Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Apostelgeschichte, 19. Kapitel, Vers 11 bis 16. Gott verlieh Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, Kranken auflegte, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren diese aus ihnen aus. Einige Juden, die von Ort zu Ort zogen und böse Geister austrieben, versuchten ebenfalls den Namen von Jesus, dem Herrn, für sich einzusetzen. Sie gebrauchten dabei die Formel: Ich gebiete dir durch Jesus, den Paulus predigt, fahre aus. 7 Söhne des Hohenpriesters Skevas gingen so vor. Doch als sie es bei einem Mann versuchten, der auch von einem bösen Geist besessen war, erwiderte der Geist: Ich kenne Jesus und ich kenne Paulus, aber wer seid ihr? Und der Besessene stürzte sich auf sie und attackierte sie mit solcher Heftigkeit, dass sie nackt und verletzt aus dem Haus flohen. Gott segne dieses Wort. Wer seid ihr? In diesem Bibeltext hier heute aus der Apostelgeschichte lernen wir das, was wichtig ist, wenn wir also Christus mit unserem Mund bestätigen. Und es ist hier also ein Kontrast dargestellt, dass wir also Paulus haben, der ganz bestimmte Aufgaben hatte und durch den Heiligen Geist Gott ihm gegeben hatte, dass er Kranke heilte und Dämonen, böse Geister ausgetrieben hatte, ja, Dämonen auch, ja, und das war also ganz speziell die Aufgabe von Paulus, dessen Herz natürlich also auf Christus ausgerichtet ist und sein Herz voll und ganz Jesus Christus untergeordnet war. Und dann ist ein Kontrast mit einer Gruppe von Leuten, die so umhergehen und den Namen Jesus missbrauchen. Die haben überhaupt kein Interesse an Jesus, die haben keine persönliche Beziehung mit Jesus und versuchen dann hier böse Geister auszutreiben. Und das geht ganz unmittelbar nach hinten los. Und die Frage ist eben: Wer seid ihr? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und liest mal selber diesen Bibelvers durch, diesen Bibeltext im 19. Kapitel. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir alle, die wir zu Christus kommen, als reuige Sünder kommen, Jesus Christus mit unserem Mund bestätigen, als Gott im Fleische, und eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Und er dann durch uns, in und durch uns, durch den Heiligen Geist in unseren Herzen wirken kann. Seid auf der Hut, es gibt Leute auch, die sagen: Ja, ich bin Christ oder ich folge Jesus Christus, aber das stimmt nicht, denn deren Herzen sind nicht Christus untergeordnet und zugewandt. Und das ist also eine sehr, sehr wichtige Warnung, dass ihr nicht den Namen Jesus Christus missbraucht, wie auch hier geschrieben steht. Das wollt ihr einfach nicht tun, denn es ist wirklich, wie auch Bibi auch schreibt, furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn am Ende, wenn wir sterben, werden wir alle, die wir nun Christen sind und auch die nun falsche Christen sind, vor Gott stehen, vor unserem Herr Jesus Christus. Und wir haben dann keine Möglichkeit, uns zu verteidigen in irgendeiner Form und Weise. Und deswegen ist es entscheidend, dass ihr alles daran setzt, über Jesus Christus zu lernen. Geht in die Evangelien rein, geht besser bald als später eine persönliche Beziehung mit ihm ein, als reuige Sünder. Und seid wirklich ihm voll und ganz mit ganzem Herzen zugewandt, mit unserem Herr Jesus Christus. Jeder andere Weg führt zur ewigen Verdammnis. Also seid gewarnt, hier, lest das durch, nehmt das zu Herzen, Das wollt ihr nicht machen und das soll kein Mensch tun. Denn das hat ewige Konsequenzen, das muss so nicht sein. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir, hier wo die Frage, ja, wo die Dämonen die Frage stellen, wer seid ihr? Dass du uns die Wahrheit gibst, dass wir, wenn wir dein Wort, wenn wir sagen, wir sind Christen, dass wir wirklich Christen sind und nicht nur so tun, und dein Wort, deinen Namen nicht missbrauchen, unser Jesus. Hilf uns da, dass wir auch unterscheiden können zwischen denen, die deinen Namen missbrauchen, an den Werken, nämlich sollte ihr sie erkennen, und hilf uns da, als wir uns dir unterordnen und durch den Heiligen Geist, dass du uns in unsere Herzen sprichst und uns hilfst, hier wahr und falsch, Wahrheit und Trug zu unterscheiden. Und wir danken dir, Jesus, hier für diesen Vers aus der Apostelgeschichte. Das ist schon sehr, sehr entscheidend und wichtig. Und da müssen wir Acht geben hier. Und wir danken dir, Jesus, für deine Hilfe. In deinem Namen, Herr Jesus, beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.